Die schwarze Wolke von Fred Hoyle, aus dem Englischen übersetzt von Helmut Degner. Hörspielbearbeitung Hein Brühl. Erster Teil. Längs des Greenwich-Meridians ist es 8 Uhr morgens. Man schreibt den 7. Januar 1967 und in England geht eben die winterliche Sonne auf. Überall im ganzen Land sitzen fröstelnde Menschen in schlecht geheizten Häusern, lesen die Morgenzeitung, frühstücken und nörgeln über das Wetter. Alle Länder östlich der Greenwich-Linie liegen jetzt der Sonne zugewandt. In Sydney werfen die Spieler eines Cricketspiels schon lange Schatten und auf Java bereiten sich die Fischer auf den Fang der kommenden Nacht vor. Der Atlantik und die Länder westlich dieser Linie liegen jetzt im Dunkeln. In Los Angeles ist es wenig nach 23 Uhr. Die Besucher eines Jules Verne-Films verlieren sich gerade auf einem der großen Boulevards. 150 Kilometer südlich von Los Angeles verlässt um eben diese Zeit ein junger norwegischer Astronom mit großen Schritten das Observatorium von Pasadena. Knut Jensen hat auf einer fotografischen Platte des winterlichen Nachthimmels, den er routinemäßig nach im Weltraum explodierenden Sternen absucht, eine merkwürdige Veränderung festgestellt. Dr. Marlow, führender Wissenschaftler im Forschungsteam von Pasadena, ist verständigt und erwartet Jensen in seinem Bungalow. Kommen Sie rein, Jensen. Hier lang, bitte. Doc, ich würde nicht um diese Stunde rennen. Ja, schon gut. Ich war doch sowieso noch in der Bibliothek. Wie wär's mit dem Drink? Danke, jetzt nicht. Na, dann vielleicht später. Sie sind scharfe Sachen da gewohnt in Norwegen, habe ich mir sagen lassen. Hm? Ja, Mr. Marlow, das stimmt schon. Ich habe die Platten gerade entwickelt und gleich mitgebracht. Wenn Sie mal sehen wollen. Mein Gott, was ist denn das? Ich nehme an, die hier ist mit einem 18-Inch-Spiegel aufgenommen. Ach ja, Sie haben sie auf dem Rand der Platte vermerkt. Die Koordinaten? Ich wollte nicht das nachmessen. Ja, macht nichts. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Dieser dunkle Fleck da mit dem Ring aus Sternen? Das ist die erste Platte. Und auf der zweiten, da sehen Sie, ist nur der schwarze Fleck. Ja. Aber was hat das alles zu bedeuten? Ich weiß nicht. Offenbar eine dunkle Wolke, die das Licht der hinter ihr liegenden Sterne verdeckt. Könnte ich jetzt vielleicht einen Drink haben? Dass ich ein so großes Ding übersehen konnte, als ich vor 3 Jahren das Trapez im Orion untersuchte. Zeigen Sie doch bitte nochmal die erste Platte. Danke. Einen Drink könnte ich jetzt ganz gut. Bedienen Sie sich. Haben Sie diese Aufnahmen unter irgendwelchen ungewöhnlichen Bedingungen gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Da ist möglicherweise etwas ganz Verrücktes passiert. Es wäre gut, noch eine Aufnahme zu machen. Mount Wilson ist noch besetzt. Gut, am besten, ich fahre gleich selbst mal rüber. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne mitfahren. Nein, lassen Sie nur weg, ich werde Sie nach Hause bringen. Unterwegs können wir das mit den Koordinaten erledigen. Technologisches Institut, Zentrale. Mr. Barnett, privat, bitte. Augenblick, ich stelle durch. Barnett. Hallo, Bill, hier ist Marlow. Hörst du, Geoff Marlow? Lass diese blöden Scherze, ja? Ich wollte dir nur sagen... Du, ich bin verdammt müde. Ich wollte dir nur sagen, dass morgen um 10 eine wichtige Besprechung stattfindet. Es würde mich freuen, wenn du ein paar Wissenschaftler mitbringen könntest. Es müssen keine Astronomen sein, nur helle Köpfe, verstehst du? Also, Bill, wenn du glaubst, ich will dir einen Bären aufbinden, spendiere ich morgen eine Kiste Whisky. Verstanden, ja. Mit den beiden fotografischen Platten von Knut Jensen und einem Stapel eigener Positivabzüge betritt Dr. Marlow am darauffolgenden Morgen als erster den Konferenzsaal. Nach ihm erscheinen Dr. Herrick, Direktor des Observatoriums, dann Bill Barnett vom Technologischen Institut, letzterer mit 4 Begleitern. Der einzige aus Barnetts Gruppe, der den Anwesenden vorgestellt werden muss, ist Dave Weichert. Marlow hat von den Fähigkeiten dieses hervorragenden, erst 27 Jahre alten Physikers schon gehört. Nach einer kurzen Einführung gibt Marlow Knut Jensen das Zeichen zur Dia-Vorführung. Das Zentrum der dunklen Wolke befindet sich, soweit ich feststellen konnte, bei Rektaszension 5 Stunden 49 Minuten, Deklination minus 30 Grad 16 Minuten. Hübsches Exemplar einer Boccolobuhle, wie groß ist sie? Nach meinen Berechnungen 2,5 Grad Durchmesser. Da wird wohl aus meiner Kiste Whisky nichts, was, Geoff? Keine voreiligen Schlüsse, Bill. Jensen, schieben Sie doch mal bitte die beiden Platten hin und her. Ja, so. Auf diese Weise, meine Herren, können Sie die Unterschiede am schnellsten ausmachen. Ja, das ist ja fantastisch. Sieht aus, als wäre die Wolke von einem Ring oszillierender Sterne umgeben. Ja, wie ist denn das möglich? Es ist nicht möglich, Mr. Herrick. Ganz ausgeschlossen, dass diese Sterne alle gleichphasig oszillieren und dann auf der zweiten Platte gemeinsam verlöscht sind. Hä, das leuchtet mir ein, das wäre absurd. Eine einzige Erklärung scheint mir möglich und plausibel. Die Wolke bewegt sich auf uns zu. Auf der zweiten Platte ist sie bereits näher gekommen und verdeckt daher die weiter entfernten Sterne zum größten Teil. Wie viel Zeit liegt zwischen den beiden Aufnahmen? Etwas weniger als ein Monat, Mr. Herrick. Die letzte stammt von gestern, also dem 14. Ja, da muss irgendein Fehler beim Fotografieren vorgekommen sein. Der Meinung war ich gestern Abend auch. Aber meine eigenen Ausschnittvergrößerungen dieser Nacht, wollen Sie die mal bitte herumreichen, Jensen. Die schließen fotografische Fehlerquellen aus. Übrigens habe ich vorhin in unserem Archiv eine aufschlussreiche Entdeckung gemacht. Eine Entdeckung, die meine Vermutung erhärtet. Sie haben ältere Aufnahmen von der Wolke entdeckt. Ja, Mr. Herrick. Auf einer 1947, also vor 20 Jahren gemachten Platte, ist die schwarze Wolke schon als winzige Globule erkennbar. Die muss in den letzten 20 Jahren aber mächtig angewachsen sein. Ich möchte zwei Fragen stellen. Bitte, Mr. Weichert, fragen Sie. Die erste Frage betrifft die Position der Wolke. Ich möchte wissen, ob das Zentrum der Wolke, die sich offensichtlich unserem Planeten nähert, in der gleichen Position verharrt oder ob es sich gegenüber den dahinterliegenden Sternen verschiebt. Das Zentrum der Wolke hat sich in den letzten 20 Jahren schätzungsweise um ein Viertel Grad verschoben. Mhm. Da kann die seitliche Bewegung der Wolke nicht mehr als 1% der Bewegung auf uns betragen. Meine Herren, es sieht so aus, als näherte sich die Wolke unserem Sonnensystem wie ein Geschoss seinem Ziel. Besteht Ihrer Ansicht nach keine Chance, dass die Wolke ihr Ziel verfehlt, sagen wir, knapp verfehlt? Kaum. Wenn es sich tatsächlich so verhält, wie Mr. Marlowe sagt, müssen wir mit einem Volltreffer rechnen. Und nun zu meiner zweiten Frage. Um wie viel Prozent größer schätzen Sie die Wolke auf der zweiten Aufnahme? Circa 5%. Um festzustellen, wie lange es noch dauern wird, bis die Wolke unser Sonnensystem erreicht, ist es gut, ein paar Symbole festzulegen. Schreiben wir klein a für den gegenwärtigen Durchmesser der Wolke gemessen im Winkelmaß, klein d für den linearen Durchmesser der Wolke, groß d für die Entfernung, groß t für die Zeit. Auf die Präliminarien folgen langwierige Berechnungen. Als Weichert schließlich die Zahlenwerte einsetzt, herrscht im Konferenzsaal gespanntes Schweigen. Durch endliche Intervalle approximieren, wobei dt durch da gleich ein Monat ist, entsprechend der Zeitdifferenz zwischen Jensens beiden Aufnahmen. Nun ist nach Dr. Marlows Schätzung Delta klein a etwa 5% von klein a. Also klein a durch Delta klein a gleich 20. Daher groß T gleich 20 klein t gleich 20 Monate. Meiner Berechnung zufolge wird die schwarze Wolke spätestens im August 1968 in unser Sonnensystem eindringen. Ehe Direktor Herrick das Zeichen zur Auflösung der Konferenz gibt, erklärt er die Sitzung für geheim. Er bittet alle Anwesenden, während der nächsten 48 Stunden das Forschungsgelände von Pasadena nicht zu verlassen und seine weiteren Anweisungen abzuwarten. Noch am gleichen Tag setzt Herrick sich mit dem Chef der National Science Foundation in Verbindung. Nach einer geheimen Aussprache in dessen Hauptquartier wird das Forschungsteam von Pasadena angewiesen, einen detaillierten Bericht über Jensens Entdeckung abzufassen, der dem Präsidenten der Vereinigten Staaten vorgelegt werden soll. Am 11. Januar 1967, also 4 Tage bevor Dave Weichert Marlows beunruhigende Hypothese in Zahlenwerte umsetzt, findet in den Räumen der Londoner Royal Astronomical Society eine von englischen Amateurastronomen organisierte Versammlung statt. Unter den Anwesenden befindet sich zum nicht geringen Erstaunen der Gastgeber die größte Kapazität der britischen Wissenschaft, Professor Kingsley von der Universität Cambridge. Über die revolutionären Erkenntnisse, die auf diesem Amateur-Meeting verkündet werden, ist Kingsley alles andere als erbaut. Ein renommierter Berufskollege, der es gewagt hat, den vermeintlichen Humbug zu bestätigen, bekommt das auf der gemeinsamen Heimfahrt zu spüren. So ein Schwachsinn. Jupiter und Saturn aus den Positionen geraten. Das will man mir weismachen. Und Sie, Mr. Astronomer Royal, geben sich dazu her, diesem Greenhorn von, wie heißt das schon, geradezu absurd, sowas. Ein paar Zehntelsekunden Abweichung von unserem Almanach, bitte, die hätte ich noch hingenommen. Aber gleich einen Minutenwert für Jupiter in der Abweichung von der Länge. Plus eine Minute 29 Sekunden präzise. Und minus 49 Sekunden von der Deklination. Die Resultate der königlichen Sternwarte bestätigen die Feststellungen von Mr. George Green. Stimmt. Green heißt der Stümper. Wollen wir nicht sachlich bleiben, Mr. Kingsley? Ja, bleiben wir sachlich. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass, wenn diese Resultate zutreffen, ein unbekanntes Objekt in der Nähe unseres Sonnensystems existieren muss? Ein unbekannter Himmelskörper, dessen Maße etwa der des Jupiters entsprechen? Wir haben genaue Unterlagen unserer jüngsten Beobachtung. Hier, in diesen Tabellen finden Sie alle von unserer Sternwarte festgestellten Abweichungen. Ja, ich müsste das schon alles in Ruhe durcharbeiten. Ja, wenn Sie mir Ihre Aufzeichnungen freundlicherweise zur Verfügung stellen wollen. Aber natürlich, das würde der Sache nur zugutekommen. Wie lange könnten Sie Ihre Tabellen denn entbehren? Sagen Sie mir zuerst, was Sie damit vorhaben. Zweierlei. Ich werde diese Angaben erstmal auf Ihre Stichhaltigkeit hin überprüfen. Das wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und dann Ihre Hypothese. Ja, dann meine Hypothese. Wenn sich alles so verhält, wie Sie sagen, werden wir feststellen müssen, wo der fremde Körper in unser Sonnensystem eingedrungen ist. Was wahrscheinlich noch langwieriger sein wird. Durch elektronische Rechenzellen kann der zweite Prozess wesentlich beschleunigt werden. Alles in allem schätze ich 48 Stunden. Ich werde Ihnen die Unterlagen für diese Zeit zur Verfügung stellen. Danke. Wenn es Sie interessieren sollte, könnten wir meine Ergebnisse dann gemeinsam auswerten. Das wäre, wie gesagt, übermorgen Abend. Zwei Tage später, am 13. Januar gegen 21 Uhr, liegen alle Resultate vor. Kingsley hat Grund, mit seiner Arbeit zufrieden zu sein. In seiner Dienstwohnung im Erasmus College spannt er den Astronomer Royal nicht lange auf die Folter. Wollen Sie sich das bitte mal ansehen? Ich habe die Werte für Mars, Jupiter und Neptun berechnet. Aha, für jeden Planeten eine Tabelle. Ihre Beobachtungen treffen zu, Astronomer Royal. Und damit auch meine Hypothese. Haben Sie Größe und Position jenes Körpers ausmachen können, der, wie Sie meinten, die Verschiebung der Planeten bewirkt hat? Ja. Die Masse beträgt circa 2/3 der Masse des Jupiters. Die heliozentrische Distanz, und damit beginnen meine Zweifel, sollen 21 astronomische Einheiten betragen. Also nur die 21-fache Entfernung Sonne-Erde. Das ist doch unmöglich. Warum meinen Sie, ist das unmöglich? Auf diese Entfernung müsste man den Körper längst mit bloßem Auge sehen. Jedem Kind müsste er schon aufgefallen sein. Da bin ich gar nicht so sicher. Ein gasförmiger Körper beispielsweise. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber müsste dieser gasförmige Körper, diese Wolke, wenn Sie so wollen, nicht schon auf irgendeiner Teleskopaufnahme entdeckt worden sein? Nach den Koordinaten auf diesem Blatt müsste die Wolke irgendwo südlich des Orions zu lokalisieren sein. Zeigen Sie mal her. Rektaszension 5 Stunden 46 Minuten, Deklination minus 30 Grad 12 Minuten. Sie haben recht, Kingsley. Müsste im Orion-Trapez sein. Es wäre, glaube ich, zweckmäßig, das mal an Ort und Stelle zu überprüfen. Sie meinen von unserem Observatorium aus? Ja. Ich fürchte, da werden wir wenig Glück haben. Der winterliche Nachthimmel ist seit Wochen bedeckt und wird es noch eine Weile bleiben. Was schlagen Sie vor? Wir müssen uns noch gedulden. Nein. Nein, das müssen wir nicht. Ich habe eine bessere Idee. Wir kabeln nach Pasadena und bitten den Direktor des dortigen Observatoriums beziehungsweise seinen Mitarbeiter Dr. Marlow, mit dem korrespondiere ich seit Jahren, für uns die nötigen Teleskopaufnahmen machen zu lassen. Die da drüben brauchen sich wahrscheinlich nicht mit einem dauernd bedeckten Nachthimmel herumzuärgern. Wollen Sie keine offizielle Stelle einschalten? Nein, das halte ich für gänzlich überflüssig. Seine 9 Uhr Vorlesung am Montag, dem 16. Januar, muss Professor Kingsley vorzeitig abbrechen. Das Antworttelegramm aus Pasadena trifft früher als erwartet schon an diesem Morgen ein. Sie und Astronomer Royal sofort, wiederhole, sofort nach Pasadena kommen. 15 Uhr Maschine nach Los Angeles via New York nehmen. Flugtickets bei Pelham Victoria Terminal. Visa bei amerikanischer Botschaft. Wagen wartet Flughafen Los Angeles. Herrick. Wie finden Sie das? Die Burschen scheinen auf Draht zu sein. Nach unserer Rückkehr werde ich auf jeden Fall meinen Ressortminister über alles in Kenntnis setzen. Auf einer geheimen Konferenz der amerikanischen Wissenschaftler mit ihren britischen Kollegen am 17. Januar gelingt es durch Kombination der verschiedenen Beobachtungen und Berechnungen, Größe, Dichte, Position und Bewegung der schwarzen Wolke, wie der fremde Körper von nun an genannt wird, eindeutiger zu definieren. Im Anschluss an die Konferenz bittet Direktor Herrick seinen engsten Mitarbeiter Marlowe und die beiden britischen Gäste in sein Büro, um dort im kleineren Kreis die Hauptpunkte des noch ausstehenden Berichts zu erörtern. Also, ich denke, unsere Schlussfolgerungen sind ziemlich klar. Darf ich sie noch einmal zusammenfassen? Erstens, eine Gaswolke ist aus dem Weltraum in das Sonnensystem eingedrungen. Zweitens, sie bewegt sich mehr oder weniger direkt auf uns zu. Drittens, sie wird in etwa 16 Monaten in die Nähe der Erde gelangen. Viertens, sie wird etwa einen Monat lang in der Nähe der Erde bleiben. Sollte sich die Wolke zwischen Sonne und Erde schieben, so wird auf der Erde absolute Finsternis eintreten. Da die Beobachtungen noch nicht abgeschlossen sind, lässt sich nicht entscheiden, ob es dazu kommen wird. Diese Frage werden wir jedoch schon in absehbarer Zeit beantworten können. Damit scheint wirklich alles über die augenblickliche Situation gesagt. Ich schlage vor, dass wir den Bericht schnellstens fertigstellen, dass wir vier ihn unterzeichnen und an unsere Regierung übermitteln. Sie meinen unseren beiden Regierungen? Natürlich, wenn Sie darauf bestehen. Da es sich um zwei befreundete Staaten handelt, würde das auf Regierungsebene sowieso geschehen. Ich bestehe trotzdem darauf. Die Angelegenheit ist streng geheim, meine Herren, und sollte entsprechend behandelt werden. Leider wissen schon sehr viele Menschen darüber, sodass gewisse Maßnahmen wohl erforderlich sein werden. Woran ist dabei gedacht, Herrick? Warten wir die Anweisungen aus dem Pentagon ab. Entschuldigen Sie, Dr. Herrick, ich bin da etwas anderer Meinung. Ich vermag nicht einzusehen, warum wir Wissenschaftler wieder einmal schwanzwedelnd wie treue Hunde zu den Politikern laufen sollen. Aber Kingsley, die Dinge liegen hier doch ganz anders. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß sehr wohl, um was es im Augenblick geht. Wir haben uns lange genug missbrauchen lassen. Schöne Worte, ein Schlag auf die Schulter und, wenn es den Herrn da oben passt, ein Stückchen Kuchen. Nein, ich danke. Glauben Sie denn im Ernst, dass diese Berufsdilettanten, die nicht einmal in normalen Zeiten, in Zeiten ohne äußere Gefahr imstande sind, unsere Entdeckungen friedlich zu nutzen, die Möglichkeit haben, die Wolke aufzuhalten? Notstandsgesetze gegen die schwarze Wolke vielleicht? Die Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens sind die demokratisch gewählten Regierungen ihrer Völker. Ich halte es für unsere Pflicht, diesen Bericht so bald wie möglich zu erstatten und im Übrigen Schweigen zu bewahren. Nehmen Sie mir meine Gereiztheit nicht übel, Mr. Herrick. Ich bin hundemüde. Ja, hundemüde und möchte schlafen gehen. Wenn Sie wollen, schicken Sie Ihren Bericht ruhig ab. Seien Sie sich aber über eines im Klaren. Wenn ich es zum gegenwärtigen Zeitpunkt für vernünftiger halte, in der Öffentlichkeit zu schweigen, so tue ich das aus freien Stücken. Sollte Ihnen wirklich so viel an meiner Unterschrift liegen, bin ich bereit, Sie bis zu unserem Rückflug morgen Abend zu leisten. Wollen Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Dr. Kingsley scheint ein wenig... Haben Sie nicht auch den Eindruck? Aus dem Gleichgewicht, wollten Sie sagen, nicht wahr? Ja, so ungefähr. Ich fürchte, sein Fall ist komplizierter, Mr. Herrick. Kingsleys Gedankengänge sind bei näherer Untersuchung sehr klar und aufschlussreich. Wahrscheinlich denkt er über den Staat und seine Repräsentanten ganz anders als wir. Fast anzunehmen. Ich hielt es übrigens für gut, wenn Sie, Marlowe, sich ein wenig um ihn kümmerten. Einverstanden. Wir hatten uns sowieso schon zu einer gemeinsamen Exkursion in die Mojave-Wüste entschlossen. Trostlos. Was meinst du, Chris? Ich finde das alles trostlos. Du müsstest erst mittags hier stehen. Biologen haben mal um 12 Uhr Ratten ausgesetzt. Die konnten sie schon nach wenigen Minuten wieder einsammeln. Ich meine nicht die Mojave-Wüste. Die ist so und wird auch in 18 Monaten so sein. Nein, ich meine unsere Aussichten in London, New York, Berlin oder Peking. Der Gedanke, dass wir wahrscheinlich noch 17 Monate und eine Handvoll Tage zu leben haben, ist der nicht wie eine Krebsdiagnose? Mein Gott, du bist viel zu pessimistisch. Die Möglichkeit, dass die Wolke auf der einen oder anderen Seite der Sonne vorbeitreibt und uns überhaupt verfehlt, hat bisher nur Weichert ausgeschlossen. Ich bin davon nicht unbedingt überzeugt. Aber du hast doch selbst von dieser alten Aufnahme erzählt. Die beweist, dass das Zentrum seit 20 Jahren in einer und derselben Position geblieben ist. Trotzdem besteht immer noch eine Chance. Wir müssen die Beobachtung der nächsten 2 Monate abwarten. Ja. Wenn es wirklich zu einer Sonnenfinsternis kommt, meinst du nicht, dass wir sie überstehen können? Die Sonnenfinsternis würde nicht länger als einen Monat dauern. Einen Monat, ja. Die beiden ersten Tage wären noch verhältnismäßig erträglich. Einmal, weil die in der Atmosphäre aufgespeicherte Hitze ein gutes Wärmereservoir bildet. Zum anderen, weil der Wasserdampf in der Atmosphäre die Hitze daran hindert, von der Erde aufzusteigen. Und was würde am dritten Tag geschehen? Am dritten Tag hat sich die Luft so weit abgekühlt, dass es hagelt und schneit. Nach 13 Tagen wird die Temperatur rapide absinken. Dann werden 100 Grad, möglicherweise 150 Grad minus herrschen. Der eine Monat, fürchte ich, wird uns endlos vorkommen. Ein großer Teil der Erdbevölkerung wird ihn nicht überleben. Hast du eigentlich schon mal an folgende Möglichkeit gedacht? Innerhalb der Wolke könnte doch eine beträchtliche, sagen wir, durch Strahlung hervorgerufene Temperatur sein. Ist die Temperatur innerhalb stellarer Wolke nicht immer sehr niedrig? Stimmt, bei gewöhnlichen Wolken. Die Wolke, mit der wir es zu tun haben, ist dagegen so viel dichter, dass in ihr eine viel höhere Temperatur herrschen könnte, als wir bisher angenommen haben. Sie könnte so den Verlust des Sonnenlichtes ausgleichen und uns mit Wärme versorgen. Ich bewundere deinen Optimismus. Ja, das Kompliment kann ich dir leider nicht zurückgeben. Aber Geoff, wenn die Wolke Hitze ausstrahlt bzw. reflektiert, wäre die Katastrophe doch vollkommen. Pflanzensamen können zwar Kälte, aber keine Hitze vertragen. Ich wüsste nicht, welchen Sinn es hätte, als Mensch da noch zu überleben. Ich rede von einer nützlichen Wärmequelle und du denkst gleich an extreme Temperaturen. Wäre das der Fall, müsste uns die Wolke schon jetzt als Leuchtkörper erscheinen. Zugegeben, ja, vielleicht sehe ich das wirklich ein wenig schwarz. Eins steht zumindest fest. Wir müssen so schnell wie möglich die Temperatur der Wolke feststellen. Das dürfte eine Aufgabe für die Radioastronomen sein. Ich werde mich in Cambridge gleich mit Lester in Sydney in Verbindung setzen. Kingsleys internationales Ansehen ist dem Direktor des Observatoriums von Pasadena und dem Astronomer Royal am Ende wichtiger als seine suspekte Einstellung zu Staatsgeheimnissen. Beide fügen sich in seine Forderungen und haben inzwischen dafür gesorgt, dass der Bericht fertiggestellt wurde. Kingsley und der Astronomer Royal leisten, bevor sie nach London zurückkehren, ihre Unterschrift. Das amerikanische Original und die britische Abschrift können den Regierungen am 19. und 20. Januar vorgelegt werden. Bei einer Sitzung in Downing Street 10, an der neben dem Premier, der Staatssekretär Francis Parkinson und verschiedene Ressortminister teilnehmen, werden zunächst Vorkehrungsmaßnahmen besprochen. Es soll unter allen Umständen verhindert werden, dass die Beobachtungsergebnisse in die Öffentlichkeit dringen. Der Innenminister schlägt vor, Kingsley und seine Mitarbeiter künftig beschatten zu lassen. Der Premier gibt zu den erforderlichen Maßnahmen seine Zustimmung. Entschieden schwieriger hat es im Verlauf der Sitzung Staatssekretär Parkinson. Seinen groben Zügen umrissener Plan einer beschleunigten Erforschung der Wolke stößt bei einigen der Anwesenden zunächst auf Ablehnung. Die angespannte Haushaltslage, so gibt auch der Premier zu bedenken, ließe solche Experimente eigentlich nicht zu. Erst nach 2 weiteren Sitzungen wird Parkinsons Plan als zweckvoll befunden. Seine erste Mission führt ihn zu Professor Kingsley. Gleich nach ihrer förmlichen Begrüßung bringt Kingsley das Gespräch auf die Eingriffe der Staatssicherheitspolizei in sein Privatleben. Wir sahen uns leider dazu gezwungen, Mr. Kingsley. Ihre internationale Korrespondenz... Haben Sie da also auch schon Ihre Nase reingesteckt? Gratuliere. Ihr aufschlussreicher Brief beispielsweise an Dr. Lester von der Universität Sydney. Der fähigste Radioastronom, den ich kenne. Eben. Ihre Wolke dürfte ihn sehr interessieren. Aber Lester weiß doch gar nichts. Er wüsste alles, wenn er Ihre chiffrierten Briefe erhalten hätte. Wenn und aber sind Ausdrücke, die Sie in der Politik verwenden können. Als Wissenschaftler habe ich es mit Tatsachen zu tun. Und Tatsache ist, dass von mir kein Mensch etwas Konkretes über die Wolke erfahren hat. Nicht einmal Sie und Ihr Premier. Ich habe der Absicht des Astronomer Royal, die Regierung zu informieren, immer widersprochen. Sie halten nicht besonders viel von Politikern, habe ich den Eindruck. Offen gestanden, nein. Politiker sind für mich so etwas wie Instrumente auf dem Armaturenbrett. Sie zeigen an, was in der Staatsmaschinerie vor sich geht, haben aber keinen Einfluss drauf. So ein sehr hübscher Vergleich. Den werde ich, wenn Sie erlauben, noch heute dem Premier erzählen. Bitte. Gibt es Ihrer Ansicht nach eigentlich auch Instrumente, die uns messen, Mr. Kingsley? Was sollten die schon anzeigen? Phonstärke und Blutdruck allenfalls. Vielleicht haben Sie da gar nicht so unrecht. Ich bewundere Ihre Offenheit. Danke. Aber kommen wir nun endlich zur Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nur wegen zusätzlicher Vorkehrungsmaßnahmen nach Cambridge gekommen sind. Sicher nicht. Unser Standpunkt, Mr. Kingsley, ist der. Ihre Methode, wissenschaftliche Informationen über die Wolke zu sammeln, ist nicht die schnellste. Und es ist, meinen wir, auch keine Methode, die uns die nötige Sicherheit gewährleistet. Sicherheit in einem weiteren Sinne verstanden. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, anders vorzugehen. Und die uns noch verbleibende Zeit, ganze 16 Monate, ist kostbar. Man müsste vielleicht nach anderen Möglichkeiten suchen. Ich verstehe Sie nicht. Unsere Regierung hat den Wunsch, alle Wissenschaftler zusammenzubringen, die über die Tatsachen in Kenntnis gesetzt werden sollten. Wir wollen zu diesem Zweck den Rahmen für ein selbstständiges Team schaffen, das vor allem Maßnahmen gegen die drohende Gefahr zu treffen hat und das jede staatliche Unterstützung erfahren soll. Eine Art staatlich geschütztes Forschungszentrum. Genau das schwebt uns vor. Die Regierung lässt gerade ein übrigens sehr reizvoll gelegenes Gutshaus in Nortonstow umbauen. Die Arbeiten sind fast beendet. Dort sollte ursprünglich ein landwirtschaftliches Forschungsinstitut untergebracht werden. Das ist ja alles schön und gut, Mr. Parkinson. Nur haben Sie sich schon mal über die wissenschaftlichen Instrumente und Anlagen Gedanken gemacht? Wie wollen Sie die eigentlich in der kurzen Zeit daran schaffen? Allein der Transport des Radioteleskops würde Monate dauern. Wir würden 1.000, wenn nötig 10.000 Fachkräfte einsetzen können. Wir würden Ihnen die Garantie geben, alle Instrumente, die benötigt werden, in, sagen wir, 3 Wochen nach Nortonstow zu schaffen und dort aufzustellen. Gibt es noch andere, größere Apparaturen? Natürlich. Wir würden ein gutes optisches Teleskop brauchen. Der neue Schmidt-Spiegel, den wir hier seit kurzem in Cambridge haben, wäre wohl am besten geeignet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Adams ihn so ohne weiteres herausgeben wird, nachdem er jahrelang... Das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Parkinson, Sie wollen, dass ich mich in einen Käfig sperren lasse. Stimmt's? Zugegeben, in einen goldenen, aber immerhin. Es würde Ihnen und Ihren Kollegen an nichts fehlen. Jetzt aber mal zu meinen Vorstellungen, damit auch Sie klar sehen. Erstens, ermächtigen Sie mich, das Team für Nortonstow selber zusammenzustellen, annehmbare Gehälter anzubieten und den Mitarbeitern gegenüber jedes mir geeignet erscheinende Argument vorzubringen. Zweitens, wird es in Nortonstow keine Funktionäre geben und außer über Sie keine politische Verbindung zur Regierung bestehen. Was verschafft mir diese Ehre? Wir können trotz verschiedener Auffassungen miteinander reden. Und das findet man bei Politikern nicht gerade häufig. Sehr schmeichelhaft für mich. Missverstehen Sie mich bitte nicht. Wir werden in Nortonstow keine Funktionäre dulden. Sollte man versuchen, Herren der geschilderten Art durch Militärgewalt einzuschleusen, so muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr Premier nicht die geringste Zusammenarbeit erwarten darf. Und jetzt zum dritten Punkt. Ich werde Ihnen eine detaillierte Liste aller Instrumente und Materialien mitgeben, die in Nortonstow zur Verfügung stehen müssen, ehe ich dorthin übersiedle. Ich wiederhole, die zur Verfügung stehen müssen, ehe ich dorthin übersiedle. Die nächsten 2 Wochen liefern den Bewohnern von Nortonstow, einem abgeschiedenen Dorf in der Grafschaft Gloucester, eine Menge Gesprächsstoff. Das ist eben die Frage, meine Liebe. Wozu brauchen Sie all die Türme, Drähte und Rohre? Wozu? Soldaten sind im Anmarsch. Soldaten! Sie sollen unseren Wald roden, heißt es in Fast Riding. Wenn ihr es genau wissen wollt, sie bauen einen Todesstrahler für die Regierung. Ein einziger Mensch in Nortonstow nimmt von den merkwürdigen Vorgängen keine sonderliche Notiz. Er heißt Joe Stoddart und seine Leidenschaft gehört der Gärtnerei. Böse Zungen behaupten, er sei ein Analphabet. Seine Frau Helen ist in jeder Hinsicht das Gegenteil von Joe. Soldaten sind im Anmarsch. Soldaten! Sie sollen unseren Wald roden, heißt es in Fast Riding. Soldaten, sagst du? Ja, ja, Soldaten kommen. Die beeilen sich aber mächtig vom Landwirtschaftsinstitut. Soll mir nur recht sein, Helen. Dann kann ich ja wohl auch bald die Grafensteine und die Koks-Orange-Schößlinge setzen. Und du wirst mir dabei helfen. Oh, so ein Unsinn, Joe. Du lebst mal wieder hinterm Mond. Da werden Todesstrahler installiert und du quasselst was von deinen Grafensteinen. Eines Morgens ist Nortonstow von einem hohen Maschendrahtzaun umgeben. An der Zufahrtsstraße stehen Uniformierte vor Schlagbäumen. Wo wollen Sie hin? Ich? Ja, Sie. Blumensamen einkaufen. In Fast Riding. Haben Sie noch keinen Pass? Ein was? Pass. In Nortonstow werden heute Pässe ausgegeben. Ohne Pass darf ich hier keinen mehr durchlassen. Kann ich hier jetzt also nicht durch? Heute noch mal ausnahmsweise. Aber beeilen Sie sich gefälligst. Ja, das werde ich tun. Sie müssen sich auch noch fotografieren lassen. Jeder muss das jetzt in Nortonstow. Am Morgen der Fertigstellung finden sich zuerst Professor Kingsley und seine engsten Mitarbeiter ein. Unter ihnen der Amerikaner Dave Weichert. Im Laufe des Tages erscheinen dann noch zur Überraschung aller Wissenschaftler ein Mozart-Quartett aus London, die junge Pianistin Anne Halsey, der Hofporträtist und ein Arzt. Sie alle haben eine offizielle Einladung erhalten. Auf Kingsleys ausdrücklichen Wunsch wird ein abendliches Konzert von Anne Halsey mit Beethovens B-Dur-Sonate eingeleitet. Zu seinem großen Bedauern kann Kingsley der Interpretation nur wenige Takte lang folgen. Sir, ein dringendes Gespräch aus London. Aus London? Ja, ich komme. Stellen Sie bitte mein Büro durch. Ja, Sir. War schon in London? Gratuliere, Lester. Ja, eine Woche früher als vorgesehen. Aber natürlich. Nein, ein Wagen vom Innenministerium wird dich hier bringen. Ich freue mich, dich hier zu haben. Ja. Hey, kriege ich dir alles morgen. Was sagst du? Ja, ja, bis jetzt Dave Weichert. Nein, Marlo leider noch nicht. Ja, hoffe ich auch. Ja, bis morgen also. Bis morgen. Der nächste Morgen wird für die fünf Musiker, den Porträtisten und den Arzt eine bittere Enttäuschung bringen. Parkinson hat nach der Ankunft des Radioastronomen Lester aus Sydney die Falle zuschnappen lassen. Wer jetzt in Nortonstow ist, muss in Nortonstow bleiben. Kingsley, der davon schon lange wusste, spielt jetzt mit offenen Karten. Die Verbindung mit der Außenwelt wird künftig durch einen eigens zu diesem Zweck entwickelten Sender hergestellt. Die Nachrichten dieses Senders sind verschlüsselt. Mitte April glaubt Kingsley einmal während seines üblichen Spaziergangs im Park, seinen Augen nicht zu trauen. Geoff, alter Junge, du hier? Lass dich ansehen. Ja, tatsächlich. Geoff Marlowe. Ja, in eigener Person. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, dich hierher zu bekommen. Wie hast du das angestellt? Wollen wir uns nicht auf die Bank da setzen? Ich bin ein bisschen schwach auf den Beinen. Natürlich, komm. So, los. Erzähle. Wie hast du das fertiggebracht? Durch einen betrügerischen Trick. Nach deinem Rückflug hat man uns alle in die Wüste transportiert. Bis auf Dave Weichert. Den haben sie, glaube ich, hier herübergeschickt. Stimmt. Weichert ist dir. Ist es eigentlich wahr, dass der Astronomer Royal dafür rübergegangen ist? Meines Wissens ist der Astronomer Royal oberster britischer Verbindungsoffizier bei dem gesamten US-Projekt. Der richtige Posten für ihn. Dürfte genau auf seiner Linie liegen. Kommst du etwa auch in offizieller Mission? So halb und halb. Man hat uns durch Überorganisation aktionsunfähig gemacht. Genau, was ich befürchtet habe. Ganz unten ist der Bursche, der die Arbeit macht. Über ihm steht der Abteilungsleiter. Ja, das bin ich in Anbetracht meines Dienstalters. Dann kommt der stellvertretende Direktor, über ihm steht der Direktor, der stellvertretende Kontrolleur und der Kontrolleur. Das sind die Militärs. Es folgt der Koordinator des Projekts, das ist ein Politiker, und so geht's weiter bis zum Präsidenten. Um selbstständig arbeiten zu können, stand ich auf der Stufenleiter zu weit unten. Jede Abteilung musste wissen, arbeitet streng isoliert. So wusste ich nicht einmal, was außerhalb meiner eigenen vor sich ging. Diese Organisation lähmt auf die Dauer jede Forschungsarbeit. Als ich dann von Nortonstow hörte... Hast du dich um eine Versetzung bemüht? Ja, und ich hatte Glück. Die Herren im Pentagon sind der Meinung, dass ihr hier vielleicht nicht alles sagt, was ihr wisst. Man hat meinem Wunsch entsprochen, allerdings unter einer Bedingung. Ich soll hier Spionage treiben. Diese Narren. Und wenn ich gelegentlich eine kleine Information nach Washington schicke, könnte ich sie bei Laune halten. Was meinst du, Chris? Du kannst ihnen erzählen, was du willst. In Nortonstow gibt es keine Geheimnisse. Du kommst übrigens genau im richtigen Augenblick. Mit Washington gibt es seit einer Woche eine direkte Funkverbindung. Davon habe ich gehört. Wie weit sind eigentlich deine Radioastronomen? Lester hat inzwischen die Temperatur der Wolke festgestellt. Sie liegt etwa bei 200 Grad minus. Das entspricht durchaus meinen Erwartungen. Es ist besser, als es klingt. Wenn die Wolke sich der Sonne nähert, wird es in ihrem Inneren zu Veränderungen kommen. Nach meinen letzten Berechnungen wird die daraus resultierende Temperaturerhöhung zwischen 50 und 100% liegen. Das wäre eine Temperatur um den Gefrierpunkt. Sag mal, was geschieht eigentlich hinter den Hügeln? Ich habe mindestens ein Dutzend Bagger gesehen. Wir haben mit den Ausschachtungsarbeiten für den Schutzraum begonnen. Und wer bedient die Bagger? Die Männer aus dem Dorf. Ihre Frauen halten das Institut in Ordnung, kochen und so weiter. Früher oder später wirst du hier eine begabte junge Pianistin, ein Maler und Dr. McNeil, unseren Hausarzt, kennenlernen. Der Gedanke, ein Jahr lang nur Wissenschaftler um mich zu haben, war mir unerträglich. Aber in der kritischen Zeit, da ist keine Angst. Sie werden natürlich alle im Schutzraum untergebracht. Ja, ich verstehe. Hast du dir schon mal über die weitere Zukunft Gedanken gemacht? Mr. Parkinson, der mich gestern vom Flugplatz abholte, dein Verbindungsmann in der Regierung, nehme ich an. Ja, er genießt mein Vertrauen. Parkinson erzählte mir, dass Nordenstor so etwas wie ein internationaler Nachrichtenumschlagplatz werden soll. Stimmt das? Richtig. Nordenstor wird einen Sender haben, der 100-mal mehr Nachrichten aussenden kann als alle Sender der Erde zusammen. Dass ich auf diese Weise die gesamte Weltpolitik zu beherrschen beabsichtige, wird er dir nicht gesagt haben. Nein. Dazu hätte er auch meine Gedanken lesen müssen. Mein Vertrauen in ihn ist nicht grenzenlos. Ein solches Nachrichtenzentrum ist doch ein Hirngespinst. Wie stellst du dir beispielsweise die Energieversorgung deines Senders vor? Die Energieversorgung ist nicht das Problem. Und dazu werden Dieselgeneratoren genügen. Wieso nicht das Problem? Unser Sender soll nicht 100-mal stärker sein als alle anderen Sender zusammen, sondern 100-mal mehr Nachrichten ausstrahlen. Da komme ich nicht mit. Also hör zu. Wie du sicherlich weißt, ist es nicht nur möglich, Radiowellen fortlaufend, sondern auch in Schwingungen zu senden. Nehmen wir einmal drei Arten von Schwingungen an. Eine kurze, eine mittlere und eine lange Schwingung. Praktisch hätte wohl die lange Schwingung etwa die zweifache Dauer der kurzen Schwingung. Und die mittlere Schwingung wäre etwa 1,5-mal so lang. Mit einem Sender, der im Bereich zwischen 7 und 20 Meter arbeitet, müsste es mit der üblichen Bandbreite möglich sein, ungefähr 10.000 Schwingungen pro Sekunde zu senden. Angenommen, wir benutzen nun die mittlere Schwingung, um das Ende von Buchstaben, Wörtern und Sätzen zu signalisieren. Eine mittlere Schwingung zeigt das Ende eines Buchstaben an, zwei das Ende eines Wortes und drei das Ende eines Satzes. Die lange und kurze Schwingung könnten wir dann dazu verwenden, Buchstaben zu senden. Mithilfe des Morse-Codes könnten wir dann bei 10.000 Schwingungen pro Sekunde 500 Wörter pro Sekunde senden. Wenn ich nicht irre, sendet ein normaler Sender pro Sekunde maximal 3 Wörter. So dass wir also 100-mal schneller sind. Natürlich kann kein Mensch so viele Wörter in der Sekunde sprechen. Deshalb muss man die Botschaften auf Band aufnehmen und das Tonband mit großer Geschwindigkeit elektronisch zerlegen. Und wer macht die ganze Arbeit? Lester und seine Radioastronomen. Auf dich, Job, wartet der große Schmidtspiegel. Komm, sieh ihn dir an. Die Schwingungen haben mich ganz verwirrt. Ja, ja, gehen wir. Die schwarze Wolke von Fred Hoyle, aus dem Englischen übersetzt von Helmut Degner. Hörspielbearbeitung Hein Brühl. Erster Teil. Die Rollen und ihre Sprecher waren der Chronist Horst Frank, Professor Kingsley Hermann Lenschau, Knut Jensen Karl-Heinz Martell, Dr. Herrick Wolfgang Engels, Astronomer Royal Rudolf-Jürgen Bartsch, Dave Weichhardt Michael Degen, Joe Stoddart Franz Josef Steffens, Dr. Geoff Marlowe Erwin Linder, Francis Parkinson Hans Quest, Bill Marlborough Kurt Lieck und andere. Regie führte Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1966.